1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Wie immer Freithemennacht bei uns und wir sind 10 Minuten ungefähr alleine, das heißt hier im Radio bei 1 Live, wir alle unter uns und dann kommt das Fernsehen dazu. Und ja, ich freue mich auf eure Anrufe, bin gespannt. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, wie das ja immer so ist bei freien und offenen Themenrunden. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Christa. Und Christa ist 63. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Christa? Ja, du hattest am Dienstag eine junge Dame, der ihr Mann plötzlich verstorben war. Ja. Kannst du dich dran entsinnen? Ja, ja, ja. Da habe ich so gedacht, na toll, noch jemand, dem das passiert ist. Mhm. Also mir ist dasselbe passiert, bloß manches noch ein bisschen grausamer, habe ich so das Empfinden. Wann ist das bei dir passiert? Das wären am 12. Oktober 3 Jahre. Ja. Dein Mann ist auch ganz plötzlich verstorben. Ja, von einer Sekunde zur anderen. Von einer Sekunde auf die andere? Ja. Erzähl mal. Ja, wir sind morgens aufgestanden, haben Kissenschlag gemacht. Ab und zu haben wir dann das mal so ein bisschen über den Kopf gekriegt. Ja. Und. Aber ist ja lustig, dass ihr in eurem Alter noch Kissenschlag gemacht habt. Ja, haben wir gemacht. Doch. Ja, warum auch nicht? Ja, das musste auch sein. Ja. Das musste sein. Wir waren so. Ja. Und unser Hund war dazwischen, ne? Mhm. Ja, muss dabei sein. Ist aber nie ein Kissen kaputt gegangen, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann nach einer ganzen Zeit sagt mein Sohn, habe ich die Faxen dick gesagt, jetzt wollen wir endlich frühstücken. Mhm. Ja, ist gut. Ja, sagt er, geh du mal Duschenmäuschen, sagt er. Ich mach die Kaffeemaschine an und deck den Tisch in der Zwischenzeit. Ich will mir nur noch Bademantel und Puschen anziehen. So, geht ins Schlafzimmer. Und dann höre ich nur noch, ja, ruft Mäuschen. Und das war's. Oh. Ja. Dann bist du ins Schlafzimmer gegangen? Ja, bin ich ins Schlafzimmer gegangen. Und was hast du da gesehen? Dass mein Mann aufs Bett gefallen ist. Ja. Und eben halt tot war. Komplett zusammengesackt war? Ja. Aber du hast ja in dem Moment nicht gedacht, er ist tot. Du hast wahrscheinlich gedacht, er ist irgendwie... Doch, ich habe sofort den Puls gemessen. Es war nicht mehr. Ich habe aber die Rettung noch angerufen. Du hast sofort den Puls gemessen? Ja. So geistesgegenwärtig? Ich bin in solchen Situationen, werde ich dann immer ganz ruhig und handlungsbewusst. Und da war dir klar, als der Pulsmesser 0 zeigte, er ist tot? Ja. Ich habe aber trotzdem die Rettung angerufen, musste ja sowieso machen. Und das habe ich aber alles so, wie sagt man, im Unterbewusstsein macht man sowas. Nun dauert das ja eine Weile, bis dann die Rettung kommt. Ja. Was hast du während der Zeit gemacht? Ja, mein Mann war innerhalb von 5 Minuten sowas von eiskalt, als wenn er tagelang im Kühlschrank gelegen hätte. Mhm. Das war sowas von grausam, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Hast du während... der Zeit des Wartens dann bei ihm gesessen oder bist du in ein anderes Zimmer gegangen? Nein. Du warst bei ihm? Ja. Die haben dann den Tod festgestellt? Die haben sogar noch versucht zu reanimieren. Aber erfolglos. Und das haben die 5-mal gemacht, habe ich gesagt, jetzt reicht. Das Gehirn hat überhaupt keinen Sauerstoff mehr gekriegt, sag ich, keinen Sauerstoff, ich sage, und sie versuchen ihn hier noch, ja, wir müssen das normalerweise 45 Minuten. Ich sag, mein Mann hätte das aber nicht gewollt. Mhm. Gut, dass du es so gesagt hast. Ja. Finde ich gut. Ja. Das war plötzlich ihr Herztod? Ja. Ja. Totales Organversagen, deswegen war er auch so schnell kalt. Mhm. Und ohne jegliche Voranzeichen? Ohne irgendwelche Voranzeichen. Das ist wirklich schockierend. Wir haben einen Schrebergarten. Einen Tag vorher hat er noch mit unseren Gartenkollegen, da die Wasseruhren, die ja jedes Jahr abgebaut werden müssen, hat er noch Maulwurf gespielt, hat noch die Wasseruhren abgebaut und so weiter und so fort. Hier die ganze Nachbarschaft hat, die halbe Nachbarschaft hat ihn noch gesehen, Tag vorher und sich mit ihm unterhalten und, also. Du hast keine Obduktion vornehmen lassen? Nein. Nee. Für dich unfassbar schockierend, für das ihn eigentlich eine wunderbare Gnade, so zu sterben. Natürlich, aber das erzähl einmal. Ja, das ist für dich kein Trost im ersten Moment gewesen. Vielleicht ist es jetzt nach Jahren, hilft dir dieser Gedanke etwas? Nee. Nein. Nee, fehlt mir. 3 Jahre ist er tot. Ja. Wie oft denkst du an ihn? Ich kann nachts nicht schlafen. Du denkst immer an ihn? Ja. Verstehe ich. Wir haben eine super Ehe geführt. Ja, du hast gerade auch so liebevoll von ihm erzählt, dass ihr beiden eine Kissenschlacht gemacht habt und es war so nett alles. Und wie viele Jahre verheiratet? 22. 29 Jahre. 22. Mhm. Wir haben ziemlich spät geheiratet. Ich war 37 und mein Mann war 36. Habt ihr Kinder? Nein. Findest du das zusätzlich noch belastend, dass ihr keine Kinder habt, dass du mit keinem Kind über das Unglück sprechen kannst? Ich kriegte ja keine Kinder. Ja, und ich meine jetzt so im Nachhinein, dass du denkst, ach, wenn jetzt doch ein Sohn, eine Tochter da wäre, wäre es vielleicht einfacher? Ja, wäre vielleicht einfacher. Mit wem sprichst du über deine Traurigkeit? Ich habe einen sehr guten Freundeskreis. Ah, das ist wichtig, da bist du aufgefangen. Ja. Die eine Nachbarin hat meine Freundin auch gleich angerufen, die war innerhalb von 5 Minuten hier, die wohnt nicht so weit weg. Mhm. Und ich weiß nicht, was passiert wäre. Wie trauerst du, Christa? Ich habe keine Zeit zum Trauern gehabt, Jan. In den letzten 3 Jahren nicht? Nee. Was hast du gemacht? Bei mir ist so viel eingestürzt. Ich musste dann gleich ins Krankenhaus, nachher nach ein paar Monaten. Ich musste mein Knie zum 9. Mal operieren lassen. Ja. Und dann komme ich da wieder raus aus der Klinik und aus der Reha und gehe zur Vorsorge und kriege den Hammer, dass ich Krebs habe. Ach du. Ja. Das heißt, es kommt jetzt eins nach dem anderen, ist er gekommen? Verstehe. Wie geht's dir denn im Moment? Ja, das heißt. Also körperlich meine ich jetzt. Ja, ich muss dazu sagen, körperlich, mein Mann hat mich schon krank geheiratet. Ach so. Ich meinte auch, was die Krebserkrankung betrifft. Die Krebserkrankung ist soweit wieder in Ordnung. Ja, aber dennoch körperlich angeschlagen. Ich bin sehr körperlich angeschlagen, ja. Mein Mann hat mich krank geheiratet. Wenn du das, ich hab noch gar keine Zeit zum Trauern gehabt. Wäre eine Trauertherapie etwas für dich? Ich wollte mich anmelden. Ja. Und da hat man zu mir ich wohne ja in Lübeck. Ja. Und da hat man zu mir gesagt, also erst nach einem Dreivierteljahr könnte man in solche Gruppe gehen. Aber das Dreivierteljahr ist jetzt rum schon, oder? Das ist schon lange rum, aber es bringt mir dann ja nichts mehr. Weil einfach alles, wie gesagt, ich war ja dann... Vielleicht doch. Du sagst, du hast nun gar nicht so richtig getraut. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Ich würde das ehrlich gesagt, Christa, nochmal überlegen. Vielleicht auch in eine Trauer-Selbsthilfegruppe zu gehen, da gibt es ja ganz vielfältige Dinge. Würden wir dich gleich gerne noch informieren? Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da, wie gesagt, es ist einfach zu viel, was auch, ich will mal sagen, mein ganzes Leben ist der reinste Horror, außer die 22 Jahre mit meinem Mann. So, und das ist Grund genug, dass du eigentlich Hilfe von außen brauchtest. Ja, das ist ja, es ist ja so, habe ich mich beim Psychotherapeuten angemeldet. Ja. Dann bin ich wieder im Krankenhaus gewesen. Ja. So, pass mal auf, wir überlegen. Raus, dann geht dies nicht und dann ging das nicht. Dann konnte ich nicht gehen, dann konnte ich nur an Unterarmstützen gehen oder sonst dergleichen. Hm. Wir überlegen mal jetzt die aktuelle Situation, was man tun könnte. Ja. Dafür wirst du jetzt angerufen von Magdalena, meiner Psychologin. Mhm. Und dann könnt ihr beiden Frauen das mal genau besprechen, was man vielleicht doch jetzt angehen könnte, Christa. Ja. Von Herzen alles Liebe und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Gerne, Christa. Tschüss. Deine Sendung ist übrigens spitze, muss ich sagen. Danke, das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank. Hilft bestimmt vielen Menschen. Vielen Dank, Christa. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1:09:47. Ich sehe gerade hier auf meinem Monitor, der Vorspann im Fernsehen läuft. Das heißt, wir können jetzt auch die Fernsehzuschauer sehr herzlich begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon ein bisschen angefangen und freuen uns, dass ihr jetzt auch da seid. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Und wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer auch mit in die Mail reinzuschreiben. Jetzt bin ich verbunden mit Sanela, die ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Sanela? Ja, ich wollte eigentlich über Pädophile reden. Und zwar hatte ich vor circa 15, 16 Jahren hatte ich halt so ein Erlebnis, da wurde ich selber verfolgt von einem älteren Mann. Und das ging halt über Jahre und das war halt wirklich extrem und für mich war das wirklich eine extreme Erfahrung, die ich eigentlich auch nicht vergessen werde. Wie hat dieser Mann dich verfolgt und wo? Also er hat halt gewusst, wo ich wohne und er stand auch schon mal vor der Haustür mit seinem Auto geparkt. Er hat mir zur Schule ist er mir gefolgt oder ins Schwimmbad oder zum Bäcker einkaufen und also er war Du kanntest ihn aber nicht, das war niemand aus dem Bekanntenkreis? Nein, nein. Da warst du so 14, 15 Jahre alt? Also angefangen hat das mit 12, 13 und zum letzten Mal habe ich den, glaube ich, Ende 97 gesehen. Hat der Mann dich irgendwann angesprochen? Ja, natürlich. Also die ersten Male nicht, aber dann fing das halt an mit Fenster runterdrehen und zuwinken und komm doch her, setz dich doch mal ins Auto und ich tu dir nichts, wir können Freunde sein. Und wie alt war der Mann damals? Also zu der Zeit war da wirklich mindestens 50. Ja. Mhm. Bist du dann mal ins Auto gegangen? Nein. Nein. Ich glaube, da würde ich nicht jetzt hier am Telefon sitzen. Also es gab keinen weiterreichenden Übergriff von ihm? Doch, das gab's schon. Das also circa 95, ja halt so 2 Jahre später war das dann halt so, dass er mich halt einmal versucht hat, ins Auto zu zerren. Mhm. Und da war ich gerade alleine da und der hat halt die Chance genutzt, aber er hat es halt nicht geschafft, weil ich ihn halt aus Reflex, ich habe gleich zugetreten und bin dann gleich, hab mich aufs Fahrrad und hab versucht, nur so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Und er hat dich dann auch nicht verfolgt? Doch, später dann wieder. Ja. Sag mal, aber wenn das über so einen langen Zeitraum ging, ja, dann musst du das doch zu Hause erzählt haben. Ja, das habe ich ja zu Hause Und erzählt. Was hat deine Mutter, dein Vater, was haben die gesagt? Ja, meine Mutter hat halt gesagt, ja, dann wirst mal abends nicht so spät alleine unterwegs sein. Ach. Und aber er hat das ja auch tagsüber gemacht. Wenn die Sommerferien waren, dann geht man ja meistens morgen zum Schwimmbad. Und da stand er schon da mit dem Auto geparkt, weil er sich gedacht hat, dass ich dann auch da sein werde. Und aber so wie du das jetzt schilderst, ist das ja ganz oft vorgekommen. Ja, das ist ganz oft. Und deine Mutter hat das so weggewischt, dann gehst du abends mal nicht so spät weg? Ja, also sie hat das nicht so ernst genommen, aber meine Freundin, die haben das selbst gemerkt. Also ich habe es erst niemandem erzählt und dann haben die halt gesagt, ja, was ist das für ein Verrückter und den sehe ich schon zum 4., 5. Mal an uns vorbeifahren und also, der hat dann halt immer fröhlich zugewunken und ja, man könnte fast denken, also dass ich ihn gekannt hätte, habe ich aber nicht getan. Aber der hat sich nie um die Freundin gekümmert, sondern Nein. immer nur um dich? Genau. Der hat ja irgendwann heimlich aufgelauert und dich entdeckt, wahrscheinlich. Ja, genau. Und du hast ihm gefallen und dann hat er dir nachgestellt. Ja. Wie beurteilst du denn jetzt im Nachhinein das Verhalten deiner Mutter oder deiner Eltern? Ja, es gab schon mal vor, dann hat sie mir das halt angemerkt. Ich konnte das nicht halt so wegstecken. Man hat ja Angst und man kommt ja nach Hause und ich wollte da nicht mit dir reden. Und dann, ja, was ist passiert? Und dann habe ich sie erzählt. Und ja, dann sollte ich dann halt 2, 3 Tage gar nicht rausgehen. Und dann, ja. Und der Vater? Was hat der Vater gesagt? Vater, den habe ich nicht. Ach so, du warst genau. Du warst bei deiner Mutter alleine. Mhm. Aber dennoch, es klingt so, als hätte sie es völlig verharmlos, nach dem Motto, stell dich mal nicht so an und wird schon wieder gut gehen. Ja, was hätte sie denn tun können? Ich meine, ja, zum Beispiel zur Polizei gehen. Das habe ich ja gemacht. Das hast du als Jugendlicher, als Kind das gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Aber irgendwie hat man mir da nicht so recht geglaubt. Also wie, du bist alleine, ohne deine Mutter? zu einer Polizeiwache gegangen? Ja, ich habe es denen einfach erzählt, weil da gab es auch mal einen Vorfall, dann waren wir wieder mal im Freibad und die Umkleidekabinen waren voll und dann mussten wir halt so lange anstellen und da war ein Mädchen, die hat es irgendwie eilig gehabt und da hat sie gesagt, darf ich nicht vor dir und dann ist sie reingegangen und dann kam sie auch sofort wieder raus am Weinen. Und ich dachte, was hat sie denn jetzt? Und da bin ich reingegangen, da habe ich halt gesehen, dass da Bilder liegen und wie man halt so neugierig ist, habe ich da mal reingeschaut und da war halt von so einem, also der Mann, der hat sich dann halt nackt fotografiert und die Geschlechtsteile und hat die Bilder da halt so offen hingelegt. Ja, das war der Mann, der dich ja, verfolgt hat? Ja, also auf dem Bild konnte man das nicht sehen, aber da bin ich ja halt rausgegangen und stand da direkt vor der Tür und dann hat er so noch so gelacht und so. Okay, aber jetzt nochmal, du bist bei der Polizei und erzählst all diese Sachen und die haben das ist ja auch noch nicht so lange her, 15, 16 Jahre, die haben nichts gemacht? Nein, ich habe das Autokennzeichen, sogar meine Freundinnen wissen das heute immer noch, dieses Autokennzeichen. Also wenn man da noch drüber spricht und fragt, ja, weißt du das noch? Und dann sagen die, ja, das Autokennzeichen, das weiß ich auch noch. Weißt du, worüber ich mich wundere? Was denn? Dass du nicht empört darüber bist, dass dir keiner geholfen hat. Das bin ich ja. Ich bin heute empört, deswegen, wahrscheinlich habe ich mich jetzt auch deswegen gemeldet, weil ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder bei der Polizei angerufen und man wird hin und her verbunden. Man wird gar nicht ernst genommen. Warum hast du jetzt angerufen? Ja, weil man sieht ja täglich, dass da Kinder verschwinden und wir haben jetzt auch seit einer Zeit haben wir eine Gruppe gebildet im Internet und wo wir da halt solche Leute auflauern und die sich halt kleinen Kindern nähern und die wir dann halt melden und. Ach so, das heißt, du bist in dieser Sache aktiv und engagiert. Genau. Internet ist Internet, aber im wirklichen Leben passiert das ja täglich. Also man kann wirklich nicht, weiß ich nicht. Und dann irgendwann nach der von dir gerade beschriebenen Zeit war der Mann weg. Genau, also das war so Ende 97, dann habe ich ihn das letzte Mal, glaube ich, gesehen. Später hatte ich dann wieder, also aus dem gleichen Landkreis nochmal ein Auto gesehen, der da hin und her gefahren ist, aber es war nicht der gleiche Mann und das war ein anderes Kennzeichen. Nochmal fragen. Ich stelle mir vor, du gehst zur Polizei. Ja. Du schilderst all das, was du gerade geschildert hast. Ja. Was ist die Antwort der Polizisten gewesen? Ja, dass ich dann halt nicht alleine unterwegs sein soll. Ich sollte das meinen Eltern erzählen und ja, weiter wurde nichts unternommen. Ich habe auch gesagt, ich weiß das Autokennzeichen und das haben die nicht erfragt? Doch, das habe ich denen gegeben. Ich habe denen das einfach gesagt. Haben die das aufgeschrieben? Ja, das haben die aufgeschrieben. Warum ist deine Mutter nicht mit dir zusammen zur Polizei gegangen? Weiß ich nicht. Weil sie wahrscheinlich, weil sie mich nicht so, ja. Hast du später mal mit deiner Mutter über diese Vorfälle nochmal gesprochen? Nee, habe ich nicht. Lebt deine Mutter noch? Ja, sie lebt noch. Ja, Gott sei Dank. Aber wenn dich das Thema weiter so beschäftigt, dass du sogar initiativ bist und in Gruppen bist, warum redest du mit deiner Mutter denn nicht mehr darüber? Ist doch interessant mal zu erfahren, wie sie das damals gesehen hat. Ja, das wäre jetzt eine andere Geschichte. Also ich habe jetzt gar keinen Kontakt zu meiner Mutter. Ach so, verstehe. Genau, und über so ein Thema würde ich auch gar nicht mit ihr reden. Ja. Heute hat ja auch der Prozess angefangen gegen den großen Kinderpornoring. Hast du wahrscheinlich auch verfolgt in der Presse? Nein. Alles das, was wir lesen und mitkriegen, jetzt auch dein Anruf wieder, heißt, seid wachsam, haltet die Augen auf. Hier in Nordrhein-Westfalen ist ein kleiner Junge verschwunden, in Grefrath. Ja, das weiß ich. Man hat eine Hose gefunden gestern von ihm. Genau. Und wir wollen natürlich hoffen, dass der Junge noch lebt, aber das heißt, Augen aufhalten und sofort alles melden, wenn man irgendwo was Verdächtiges sieht, finde ich. Ja, aber wenn man nicht ernst genommen wird, dann ist das schon schwierig. Aber ich würde mal sagen, ich glaube schon, dass in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel an Sensibilität hinzugewonnen wurde. Heute sind die Behörden, glaube ich, auch viel aufmerksamer in dieser Thematik, als sie früher das waren. Also würde ich nicht so sehen. Nehmen wir es dennoch mal als Aufruf, auch dieses Gespräch, ne, dass man aufmerksam sein soll. Dir danke ich, dass du angerufen hast, Sanela. Danke dir für das Gespräch. Und alles Gute wünsche ich dir. Dir auch. Dankeschön. Danke sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Frank 42. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen. Hallo Frank, um was geht's? Es geht darum, dass ich seit 5 Tagen jetzt Single bin und auf eine ganz unbequeme Art halt, ich habe halt, wie soll ich sagen, die größte Strafe erlitten, die ich eigentlich jemand kriegen kann eigentlich. Seit 5 Tagen Single? Ja, ich bin seit 5 Tagen. Was ist denn passiert? Nie passiert. Meine Freundin, ich muss, hat eine Vorgeschichte, das passt auch zur Vorgängerin. Eigentlich meine Freundin hat Borderline. Also eine relativ schwerwiegende psychische Erkrankung? Genau, richtig. Und die ist jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren ist sie aufgetreten. Erst sie hat das Haus gewohnt, dann in Aachen. Ich habe nicht verstanden. Seit 23. Ich habe nicht verstanden. Seit 3, 4 Jahren ist sie? Sie war vor 3 Jahren, war für 4 Jahre nach Aachen gegangen, in die Lehre gegangen. Ja. Sie hat hier erst bei uns im Ort gewohnt. Ja. Das heißt, sie ist dann 200 Kilometer weit weg, so hat sie eine eigene Wohnung gewonnen. Mhm. Und sie ist dann da unten ganz komisch geworden, hat sich zurückgezogen und... Aber ihr wart weiterhin... Zusammen, wir waren zusammen. Wir hatten eine Fernbeziehung. Wie viele Kilometer auseinander? 200. Ja. So, und was ist jetzt passiert? Und jedenfalls ist sie dann von mir zu mir gezogen. Und also die Sache ist einfach diese, dass sie jetzt in der Klinik war wegen dem Borderline. Also, sie ist zu dir gezogen, gemeinsame Wohnung, und dann ist sie in eine Klinik wegen ihrer Erkrankung gekommen. Genau. Und dann? Und da ist sie jetzt seit 3 Wochen in Behandlung. Ja. Ich habe die ganze Misere seit 3 oder 4 Jahren mitbekommen bei ihr. Ja. Und da habe ich ihr letzte Woche Freitag noch die Wäsche gebracht und habe da heimlich in der Klinik geschlafen. Hm. Heimlich in der Klinik geschlafen? Ich, bei ihr? Sie hat mich gebeten, ob ich hier bleiben könnte. Sie vermisste mich so. Ja. Und jedenfalls bin ich den Morgen dann da weg wieder heimlich. Hm. Und sie hat mich noch gefragt, ob ich da bleiben kann. Hm. Aber sie sagte, ich musste arbeiten. Und sie hat eh noch einen Termin gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich, dass irgendwas nicht stimmt in der Sache irgendwie. Sie war so komisch und jedenfalls bin ich dann da weggefahren und wir wollten dann mittags telefonieren. Aber ich habe sie dann nicht mehr erreicht, habe die Schwester angerufen nachts, auch nicht mehr erreicht. Beziehungsweise die Nachtschwester von der Klinik. Mhm. Und habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann bin ich dann morgens um 9 Uhr dahin aufgebraust, wie ich war. In die Klinik? In die Klinik bin ich gefahren und habe meine Freundin gesucht, sie war nicht auf ihrem Zimmer. Mhm. Und haben rumgehorcht und da und da ist mir zum Typ mal gesehen worden, der hieß dann Tim. Mhm. Und dann habe ich so lange rumgeforscht, bis ich dann die Zimmernummer von dem bekommen hatte. Und eine Patientin eben da geklopft hat und aufgemacht hat. Und sie dann mit einem anderen Patienten im Bett gelegen hat. Mit diesem Tim? Mit diesem Tim, ja. Das hat mir natürlich jetzt den Boden und den Füßen weggezogen. Das ist natürlich krass. Du gehst in die Klinik. Ja. Suchst deine Freundin, die ist nicht da. Ja. Suchst weiter rum, die liegt im anderen Zimmer mit einem anderen Typ im Bett. Genau. Also ganz eindeutig erwischt. Ja, klar, im Fakrande ist einfach, sie lacht nach dem Öl. Lag unter seinem, er hatte nur ein Handtuch umgebunden. Was hat sie denn gesagt? Ja, was soll ich sagen? Sie hat das so nicht, das wäre so gekommen, also. Nun ist das ja sehr schwierig. Diese Erkrankung ist ja sehr diffus und sehr schwierig zu greifen. Ja, ja. Kann man das irgendwie mit der seelischen Erkrankung erklären oder entschuldigt die Erkrankung das ein wenig? Ich habe hier ein Buch liegen, ich habe mal reingelesen und wie gesagt, ich weiß jetzt unter Gleichgesinnten, ob sie sich dann besser verstehen oder wie auch immer. Ich kann einfach die Sache nicht verstehen, ich begreife sie einfach nicht. Insgesamt, du hast gerade so viele Daten gesagt, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Ja. Insgesamt, wie lange kennst du diese Frau jetzt schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Und ist sie 4 Jahre? Bitte? Ich kenne sie insgesamt 7 Jahre, wir sind seit 4 Jahren zusammen. Ja, und ist sie während dieser gesamten Zeit an Borderline erkrankt? Ja. Das heißt, du kennst sie gar nicht anders? Ich kenne sie nicht anders. Bisher ist nicht anders so extrem, bis sie irgendwann sich mit dem Pulsar dann aufgeschnitten hat und angefangen hat, sich zu retten und... Ja, das ist ja nun auch für jemanden, einen Partner, eine sehr schwere Belastung, mit jemandem zusammen zu sein, der borderline erkrankt ist. Richtig. Das heißt, wie lange, wie kommt es, oder wie hast du das überhaupt ausgehalten in all diesen Jahren? Liebe. Liebe? Denke ich mal, ja. Mhm. Ich habe die Frau geliebt und ich habe auch Fehler gemacht. Ich habe unter der Vorbeziehung auch so lange gelitten. Ich habe damals meine Arbeit verloren. Das ist wirklich sehr schwierig, finde ich. Unter normalen Umständen könnte man ja eine riesen Szene machen und auf den Tisch hauen und sagen, hier, was ist los? In dem Fall ist es wirklich schwer, weil sie seelisch erkrankt ist. Richtig. Hast du mal mit einem Arzt gesprochen über den Vorfall? eigentlich nicht so richtig, weil ich muss das selber erstmal verdauen und wie gesagt, mir ist einfach der Boden und die Füßen weggezogen worden. Und das war vor 5 Tagen, sagst du? Ja. Hat sie sich seitdem oder habt ihr seitdem nochmal Kontakt gehabt? Sie hat heute Morgen angerufen, weil ich gestern Geburtstag hatte, also gestern Morgen. Da hat sie angerufen? Ja. Und wie war die Stimmung? Ja, sie hat mich halt gesagt, sie wüsste nicht, ob sie anrufen soll. Ihr wäre halt wichtig, sie wollte halt mir noch alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und hat sie gesagt, dass ihr das leid tut? Sie hat die letzte Woche schon gesagt, hätte ihr leid und sie hätte nicht so gewollt und hätte mit mir reden wollen und über die Sache. Ja. Aber sie hat so weiter nichts gesagt, ob sie weiter mit dir zusammen sein will. Das Nein, sie hat ihr gesagt, sie will sich von mir trennen. Ach, das hat sie gesagt? Ja, sie will sich von mir trennen. Wann hat sie das gesagt? Hat ihre Sachen gepackt am Mittwoch, dann habe ich natürlich drauf verstanden, aber ich habe gesagt, wo deine Klamotten raus aus Boot, habe ich das gesagt in dem Krankenhaus. Da ist sie zwischendurch mit ihren Eltern gekommen, hat sie die Wohnung ausgeräumt, hat alles im Keller und bei mir geräumt. Moment, ich meine, sie ist im Krankenhaus? Ja, sie hat einen Tag Urlaub gekriegt. Ach so. Für diese Sache. Tja, Frank, schwer was zu sagen. Schwer, ganz, ganz schwer, kann ich gar nicht so sagen. Weil ich gar nicht weiß, wie krank die Frau ist und wie zurechnungsfähig sie ist. Ja, ich halt, weiß nicht. Ich habe alles mitgemacht, ich habe sie weinend im Bett gesehen. Ja. Ich habe sie gesehen, sie war ein anderer Mensch neben mir, ich habe sie nachts getröstet. Ja. Also du hast jetzt gesehen, dass sie mit einem anderen Typ gepennt hat und sie hat jetzt erstmal gesagt, dass sie sich trennen möchte. Ja, sie möchte sich von mir trennen. Sie hätte beschlossen für sich, sie liebte mich, aber sie wäre unglücklich. Ja. Ja. Es wird dir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig bleiben, als das so hinzunehmen. Vielleicht wäre es für dich hilfreich, ein einordnendes Gespräch mit einem behandelnden Arzt zu führen. Vielleicht kann dir das etwas erklären, das Verhalten. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ob er es tut, weiß ich auch nicht. Aber interessant wäre es allemal. Aber letztendlich ist es auch, obwohl sie seelisch erkrankt ist, ist es natürlich ihre Entscheidung, wenn sie sagt, nein, ich will es nicht mehr. Und vielleicht ist es für dich auch erstmal eine Erholung, dich ein bisschen mal zu distanzieren. Das ist für mich eine Erleichterung, das ist schon irgendwo wahr. Ich meine, ich hab viele Aufgaben abgenommen gekriegt. Ne? Ich will halt sagen, ich habe auch Fehler gemacht in meiner Beziehung und in unserer Beziehung. Ich habe am Anfang meine Gefühle nicht zugelassen. Mein Ex-Freund hat immer noch eine Rolle gespielt, indirekt irgendwo. Und da hat sie auch lange drunter gelitten. Nimm es doch erstmal so hin. Ja, ich denke. Ich glaube, das ist das Einzige, was man im Moment machen kann. Ja, das denke ich auch irgendwo. Aber begreifen kann ich trotzdem nicht. Die hat mir einen Brief geschrieben, den nach 5 Brief, 2 Seiten. Wie sehr sie mich liebt, wie sie ihr unsere Zukunft vorstellen kann, das war vor 2 Wochen. Ja, Frank, aber Mann, du bist seit 4 Jahren mit der Frau zusammen, du weißt, dass sie erkrankt ist. Dann weißt du auch, dass dieser Brief nicht ein solches Gewicht hat wie ein seelisch gesunder Mensch, das weißt du. Das ist schon klar. Ja, dann kannst du dich ja an solchen Sachen auch nicht aufhängen. Ich hänge mich nicht auf da dran, aber ist schon komisch. Ja, glaube ich, verstehe ich auch. Ich glaube, dass du ihr Gutes tust und dir auch, wenn du dich jetzt erstmal zurückziehst. Denke ich auch, habe ich auch überlegt. Ja, mach es. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Von Herzen. Tschüss, Frank. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.28 Uhr. Jetzt gibt es eine kleine Postecke. So. Und machen wir die Musik ein bisschen leiser. Das kann ich mich selbst gar nicht hören. Luise aus... Ziehen wir die Musik noch ein klein bisschen runter? Ja, so. So, Luise aus Köln schreibt zu meinem Gespräch mit Aische am Montag, die über eine islamische Totenwaschung erzählt hat oder eine vermeintliche islamische Totenwaschung. Luise schreibt, lieber Domian, ich bin Islamwissenschaftlerin in Köln. Die von Aische erzählte Horrorstory hat mit dem Islam nur wenig zu tun. Muslimische Verstorbene werden, übrigens genauso wie jüdische, nach dem gleichen Ritus gewaschen und eingekleidet. Dabei geht es immer äußerst respektvoll zu. Es werden auch keine Stoffteile, so wie Aisha es erzählte, in die Körperöffnungen der verstorbenen Frau gestopft. So etwas wäre im höchsten Maße respektlos. Sollte es sich doch so zugetragen haben, sollte Aisha Ort, Zeit und Beteiligte nennen, damit Befugte dieser Sache nachgehen können. Der Lehre des Islams aber darf ein solches Fehlverhalten nicht angelastet werden. Das schreibt Luise aus Köln. Dann habe ich einen Brief bekommen, der mich wirklich sehr gefreut hat. Sehr gefreut hat. Und zwar aus Mülheim an der Ruhr. Und in dem Brief steht, lieber Domian, ich bin Margarete und vielleicht einer deiner ältesten Fans. Ich bin 94 Jahre alt. Du hältst mich mit deinen Sendungen im wahrsten Sinne des Wortes wach und ich blühe dann regelrecht auf. Wenn du Ferien hast, kann ich mich nur für wenige Dinge interessieren. Leider kann ich fast nichts mehr sehen und daher muss ein Pfleger diese Zeilen für mich schreiben. Ich hoffe, dass du noch viele Jahre sendest und denke auch an dich bei den vielen schwierigen Themen, die du behandelst. Deine Margarete. Liebe Margarete, wenn du uns jetzt auch zuhörst, und davon gehe ich mal aus, erstmal ganz herzliche Grüße an Mülheim. Mich hat dein Brief sehr gefreut und sehr geehrt. Ich freue mich sehr darüber, dass wir in dieser Sendung auch sehr viele ältere Zuschauer haben. Ebenso freue ich mich, dass wir auch ganz viele junge haben und offensichtlich scheint das ja alles gut zu funktionieren hier mit uns. Also, liebe Margarete, dir alles Gute und bleibe uns auch noch lange, lange erhalten, damit du eine treue Zuhörerin bleibst. So, Corinna hat mir geschrieben, die vor einiger Zeit mit mir darüber gesprochen hat, dass sie als junger Mensch in einem Altenheim liegen muss, weil sie gesundheitlich so angeschlagen ist und sich dort aber absolut unwohl fühlt. Und nun schreibt Corinna, lieber Domian, ich möchte euch eine positive Rückmeldung geben. Ich habe gekämpft und tatsächlich bin ich jetzt aus dem Altenheim wieder raus. Ich lebe in einer eigenen Wohnung. Das Gespräch mit dir hat mich in meinem Kämpfen noch mehr unterstützt damals. Vielen, vielen Dank an euch alle. Grüße, Corinna. Ich erinnere mich an das Gespräch sehr gut, weil ich mir noch nie vor Augen geführt habe, und ich glaube ganz viele nicht, dass wenn man sehr angeschlagen ist, auch als junger Mensch unter Umständen in ein Altenheim muss, und dass daraus natürlich viele Probleme resultieren, das liegt ja auf der Hand. Und Corinna hat es jetzt geschafft, dann doch offensichtlich dann auch betreut in ihrer eigenen Wohnung wieder zu leben. Das finde ich sehr gut. So, und dann noch eine Post von Anton. Nicht aus Tirol, sondern aus Meschede. Und der schreibt, hi Domian, der Typ gestern mit dem Blutfetisch hat ja wohl ein Rad ab. Ich verstehe nicht, dass du solche Leute nicht härter rannimmst. Geht einer einmal fremd, holst du die Moralkeule raus. Hat aber ein Typ mit seiner Freundin zusammen Sex in einer Lache von Rinderblut, sagst du auch noch, na, wenn's euch gefällt. Ich verstehe das nicht. Stehst du etwa auch auf Rinder und Schweineblut? Lieber Anton aus Meschede, ich kann dich beruhigen, ich stehe nicht auf Rinder und Schweineblut. Weder in dieser Hinsicht, nicht mal als Wurst. Also du kannst ganz beruhigt sein. So, Ende der Postecke. Und wir machen weiter mit unserer Sendung, mit unserer freien Themennacht, heute am Freitag. Und ich freue mich, begrüßen zu können Bettina. Und Bettina ist 52 Jahre alt. Hallo, Bettina. Hallo, Domian. Bettina, was ist dein Thema? Meine Mutti ist schwer krank und hat nicht mehr lange zu leben. Und ich will ihr den letzten Wunsch erfüllen und sie von der Palliativstation wieder nach Hause holen. Ja. Das wird zwar sehr schwer werden, aber ich möchte das unbedingt machen für sie. Ja. Welche Erkrankung hat deine Mama? Die ist schwer krebskrank. Das fing mit Eierstock an, dann in der Lunge, Leber, Beckenrand, Bauchfell, Lymphknoten. Mhm. Jetzt hat sie noch in der Blase einen aggressiven Krebs und das hat ihr die Nieren gestaut, dass sie da noch Schläuche an der Seite hat. Also sie ist wirklich ganz, ganz schlimm dran. Sie ist ganz schwer krank, ja. Ja, wie alt ist deine Mutter? Die ist 70 und hat am 27.09. mit mir zusammen Geburtstag und ich hoffe, dass sie da noch da ist. Dass sie wenigstens noch in der Wohnung ist und ich für sie da sein kann. Sie liegt jetzt auf einer Palliativstation? Sie ist jetzt im Moment auf einer Palliativstation und war vorher im Krankenhaus und ist dann verlegt worden. Ja, und wird dort gut betreut sicherlich? Ja, aber die kann dort nicht bleiben, das habe ich auch nicht gewusst. Ihr Arzt hat heute gesagt, sie soll ins Hospiz. Und da hat sie geweint und hat gesagt, da will ich nicht hin, ich möchte nach Hause. Was spricht jetzt dagegen, dass du sie nach Hause holst? Das spricht nichts dagegen, aber das muss eben alles noch organisiert werden mit dem Pflegebett und mit Sauerstoff, weil sie schwer Luft bekommt schon. Ja. Das heißt, da kann man jetzt nicht lange trödeln und groß rumtelefonieren. Ja, nee, da haben wir heute schon alles. Da muss man schnell handeln. Ja, da muss man schnell handeln. Wir wissen ja nicht, wie lange sie noch da ist. Ja, hast du ihr denn die Angst genommen? Hast du gesagt, du brauchst nicht in dein Hospiz? Ich habe das gesagt. Ich sage, ich mache alles für dich. Mhm. Ich hole dich nach Hause. Und da hat sie sich so gefreut. Da hat sie heute sogar gelacht. Also ihr habt heute schon ein bisschen was organisiert? Ja. mit dem sozialen Dienst haben wir das schon angefangen, mit einer höheren Pflegestufe. Und Wann könnte sie denn frühestens kommen? Also sie soll, glaube ich, noch eine Woche bleiben. Ist das nicht so lange? Ich hoffe es nicht. Also wie du es gerade schilderst, wäre es ja fast, ist jeder Tag wertvoll. Es muss ein Bett da sein, es muss ein Sauerstoffgerät da sein. Ja, und auch noch ein Inhaliergerät. Ja. Hast du mit den Ärzten auf der Palliativstation darüber gesprochen? Ja. Die unterstützen das auch? Die unterstützen das. Und kommen die auch ambulant dann zur Betreuung? Und da kommt noch ein ambulanter und mobiler Dienst und Palliativdienst. Genau, ja. Ich finde das sehr gut. Und dann kommen auch noch Schwestern, die vorher auch schon für sie da waren, um sie zu waschen. Und ich kann das ja nicht beurteilen, Bettina, aber so wie du es gerade geschildert hast, ist ja wirklich jeder Tag wertvoll. Ja, ich bin froh, dass sie noch da ist. Deswegen würde ich alles in Bewegung setzen, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommt. Aber sie bekommt ja noch im Moment Antibiotika und das muss sie ja noch weiter bekommen. Kann sie das nicht auch zu Hause bekommen? Das weiß ich nicht. Doch, das kann man. Geht das auch? Ja, natürlich. Also weißt du, wenn man in so einer Phase, in der Endphase des Lebens ist und wenn man nach Hause möchte, dann kann man doch nach Hause. Dann ist das auch möglich. Und wenn du sogar die Unterstützung der Station hast und die Ärzte auch nach Hause kommen, ist das alles im grünen Bereich. Da würde ich gar nicht zögern. Ich glaube, das ist für deine Mama das größte Glück dann, dass sie das noch erfährt. Ja, der Arzt sagt, das ist das Schönste, was ich für sie noch machen kann. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass sie auch so schmerztherapeutisch gut versorgt ist, dass sie keine Schmerzen haben muss? Die wird jetzt darauf eingestellt. Mhm. Sie ist so ganz noch klar bei Bewusstsein. Ja, die weiß das noch, aber die will das alles irgendwie verdrängen, dass das noch schlimmer wird. Das wollte ich gerade fragen. Ist ihr klar, dass sie sterben muss? Ich glaube, das ist nicht so richtig. Sie will einfach nach Hause und ihre Ruhe haben, weil sie dann auch von einer Station auf die andere kam. Und das will sie eben nicht mehr. Die will nirgendwo anders hin. Die will eben nur zu Hause sein. Das ist wirklich sehr schlimm für so schwerkranke Menschen. Wenn die allein von einer Station auf die andere kommen, bedeutet das, man muss sich wieder umgewöhnen. Es sieht anders aus, es riecht anders, es sind andere Pflegekräfte, das Bett fühlt sich anders an. Es ist einfach Stress für einen schwerkranken Menschen. Jede Veränderung, da ist das Zuhause-Sein natürlich das Beste. Hast du vorher mit deiner Mutter zusammen gewohnt? Nein, ich habe alleine meine Wohnung und seit April bin ich bei ihr. Bin für sie da schon immer da gewesen, weil sie gar nicht mehr alleine machen konnte. Und dann würdest du sie auch in ihr Zuhause zurückholen? Ich bin ja jetzt noch in ihr Zuhause, genau. Die hole ich dann auch da wieder zurück. Genau. Mhm. Hat sie dich noch nie gefragt, wie schlimm ist es um mich? Wie schlimm steht's um mich? Die hat früher auch schon über gar nichts so geredet. Da wird über nichts gesprochen. Wir mussten schon, den Vater mussten wir auch schon ins Pflegeheim bringen. Das war für sie auch ein Schock. Das hätte ich ja auch nicht geschafft alleine. Der hat einen Hirninfarkt. Und dann ist das in Demenz so doll jetzt. Der Vater lebt noch. Welche kommen dann? Das hatte ich auch noch vorher noch. Der Vater lebt noch. Der lebt noch, ja. Aber der kriegt das Ganze gar nicht mehr mit dann. Doch, der kriegt das schon noch. Der kriegt das mit. Ich habe ihn schon ein paar Mal zu ihr hingeholt. Heute auch wieder und gestern. Damit er auch Abschied nehmen kann. Das ist wichtig, haben die Schwestern auch gesagt. Versteht er das denn? Er sieht das und merkt, dass es ihr schlecht geht. Ja. Und wie reagiert er? Naja, weint er? Der ist traurig. Ja, der ist traurig. Er kriegt das alles noch mit. Bist du denn das einzige Kind? Ich habe noch eine Schwester, aber die wohnt in Ludwigslust in der Nähe von Schwerin. Also weit weg von dir? Ja. Das heißt, das hängt alles an dir? Ja, das hängt alles an mir. Ich war selber schwer krank. Ich hatte auch Krebs, aber ich bin in eine Studie gekommen und da habe ich mir gesagt, das ist meine Aufgabe, die ich dafür noch erfüllen muss. Dass ich so ein Glück habe, selber noch zu leben. Geht es dir denn einigermaßen gut wieder? Mir geht's gut. Meine Krankheit hat mich stark gemacht. Ja. Wie hast du das gerade gemeint? Du hast die Aufgabe, deine Eltern noch zu betreuen, so meinst du das? Als Wiedergutmachung, dass ich so ein Glück habe, dass ich wieder gesund geworden bin. Ach so, verstehe. Ja. Naja, klar. Aber das ist eine schwere Zeit jetzt für dich. Das ist eine sehr schwere Zeit hier. Hast du denn da, ich habe so rausgehört, dass du keinen Partner hast, dass du alleine lebst. Ich bin alleine, ja. Hast du denn jemanden an der Seite, der dir bei der Organisation jetzt ein bisschen hilft? Oder machst du es alles alleine? Ich mache das jetzt alleine. Respekt, Respekt. Das heißt, das ist ja viel Fragen und Anrufen und dieses und jenes muss geklärt werden. Ja, ich musste das alles für den Vater machen und erst in Kurzzeitpflege und dann ja doch noch in ein Pflegeheim und alles mit meiner Mutti klären, zum Arzt gefahren, sind wir noch mit dem Taxi immer zur Therapie. Überall war ich mit dabei. Wie lange ist deine Mutter denn schon erkrankt? Seit 2005 schon. Oh je, so lange. Das heißt, da gab es viel Hochs und viele Tiefs. Ja. Viel Hoffnung und auch wieder viel niedergeschlagen sein. Das sah erst gut aus und dann ist es auf einmal noch mit dem Blasenkrebs dazu gekommen. Wir hatten schon Hoffnung, dass alles wieder gut wird, aber auf einmal kam wieder ein Rückschlag. Und jetzt ist es so, dass es definitiv keine Hoffnung mehr gibt, in dem Sinne, dass sie wieder gesund wird. Jetzt gibt es wirklich keine Hoffnung mehr. Die Hoffnung jetzt ist, dass sie ein würdiges Ende findet, dass sie, dass sie keine Schmerzen hat. Und dass es ihr gut geht in der letzten, also relativ gut geht, seelisch auch in der letzten Zeit ihres Lebens. Ja, das möchte ich auch. Also Martina, ich finde toll, was du machst. Respekt. Das hat der Arzt auch schon gesagt. Ja, wirklich. Was meinst du, was Ärzte auch mitbekommen, wie alte Leute alleine gelassen werden? Ja. Wo die Kinder sich überhaupt nicht drum scheren, was mit denen ist. Das beeindruckt dann einen Arzt auch, wenn jemand sich so wie du kümmerst. Die sind jetzt ganz anders zu mir. Ich bin jeden Tag zweimal da, Vormittag, Nachmittag. Die merken, wie ernst du es meinst. Ne? Genau, mir ist das alles nicht egal. Ja. Also Bettina, nochmal mein Ratschlag, wenn es irgendwie möglich ist, warte nicht noch eine Woche. Red nochmal mit den behandelnden Ärzten, ob die das noch ein bisschen früher arrangieren können. Ich mache das morgen früh gleich, da bin ich sowieso wieder da. Wahrscheinlich, wenn du dann sagst zu deiner Mama, wir fahren jetzt nach Hause, wird das für sie wahrscheinlich ein Riesenglücksgefühl sein. Das glaube ich auch. Ja. Du sagst, die hat ja schon gelächelt, ne, als du es gesagt hast. Ja, die hat sich heute so gefreut. Die hat mich immer angeguckt, ob ich das nur wirklich mache. Die glaubt das nicht so richtig. Aber was meinst du, wie sie jetzt da in ihrer traurigen Situation liegt und wie oft sie daran denken wird, wann komme ich nach Hause? Das dauert bestimmt nicht mehr lange. Ja. Also Bettina, nochmal Respekt für deine Arbeit. Dankeschön. Das finde ich sehr toll, sehr vorbildlich. Tolle Tochter bist du. Danke, Domian. Alles Gute dir und auch alles Gute für deine Mama. Kann ich noch mit Gerne, gerne. Meine Psychologin heißt Magdalena heute Nacht und wir rufen dich nochmal an. Dankeschön. Gerne. Tschüss, Bettina. Soll ich dranbleiben? Nein, du legst einfach auf und wir melden uns dann gleich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Pablo, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Hier ist Pablo aus Österreich, aus Wien. Ah, aus dem schönen Wien. Ja. Wir kriegen immer mehr Anrufe in der letzten Zeit aus Wien. Ich bin ganz platt. Ja, ihr habt viele Fans in Österreich. In Österreich habe ich schon mitbekommen. Einer Wien? Davon bin ich. Also großes Lob an dich und dein Team. Dankeschön, das freut mich sehr. Pablo, was ist denn dein Thema? Ich bin jetzt nervös, Entschuldigung. Macht nichts. Ich bin seit letzten Sonntag von meinem Spanienurlaub zurück und ich habe mich dort verliebt. Ja, das ist doch eine gute Nachricht für uns alle. Ja. Ja, und... Und? Gibt es ein Und, ein Aber? Weder noch, aber es ist halt... sie ist 19 Jahre alt, ich bin 30 Jahre alt. Ja. Natürlich, sie lebt in Madrid, sie hat gerade dort Urlaub gemacht, so wie ich. Aber sie ist Spanierin? Sie ist Spanierin. Ach so, ja. Keine Touristin. Also Touristin innerhalb von Spanien. Touristen innerhalb des eigenen Landes. Ja, ja. Ich habe eine Scheidung hinter mir, muss ich dazu sagen. Ja. Die war vor einigen Monaten halt. Ja. Die nicht sehr gut verlief, beziehungsweise die Ehe hat in letzter Zeit nicht sehr gut verlaufen, wo ich einfach Stress hinter dir, du hast ganz schön Stress hinter dir in Sachen Beziehung. Ja, Ja, und wo ich mir gedacht habe, würde ich jemals Liebe empfinden können, beziehungsweise mich auf was einlassen können oder fallen lassen können. Und schon passiert. Und schon ist es passiert eben, und das ist halt, ich bin ein Kopfmensch und ich tue mir sehr, sehr schwer zu vertrauen, beziehungsweise mich fallen zu lassen, wenn ich etwas empfinde. Und in dem Fall ist es passiert und es ist sehr schnell gegangen und sie war mir sehr schnell vertraut und es war alles sehr intensiv. Ist sie denn in dich auch verliebt? Das möchte ich schwer hoffen. hat sie es gesagt? Sie hat es gesagt, ja. Wie lange hattet ihr denn jetzt in diesem Urlaub Zeit, euch ein bisschen anzunähern? Wir haben uns ich war vor einer Woche unten. Ja. Wir haben uns an meinem dritten Urlaubstag kennengelernt in einem Einkaufszentrum. Ja. Und 5 Tage also waren wir zusammen. Und ihr habt euch in einem Einkaufszentrum kennengelernt? Dort, wo ich gewohnt habe, also das Hotel, das war so ein Einkaufszentrum und 4 Stockwerke und ab dem 4. Stockwerk begann das Hotel. Mhm. Dadurch, also es kamen viele Leute hin, da war nämlich ein Kino, viele Cafés. Verstehe. Und wer hat da wen angesprochen? Ich habe das Gefühl gehabt, jemand beobachtet mich. Also. Ich habe auf der Rolltreppe, ich habe nach hinten geschaut und habe sie gesehen und habe dann oben gewartet, dass sie raufkommt vielleicht. Ja. Dann habe ich eine Runde gedreht, sie war nicht da und dann habe ich nochmal eine Runde gemacht, sie war dann doch oben, ich habe sie dann angesprochen, gefragt, ob sie was trinken möchte. Und sie wollte und ab dem Moment haben wir jede Minute zusammen verbracht. Was macht sie denn? Sie ist 19 Jahre alt, was macht sie? Sie ist 19 und studiert internationale Beziehungen und Publizistik. Ja. In Madrid, hat eine sehr enge Beziehung zu ihren Eltern. Wie kommuniziert ihr miteinander? In welcher Sprache? Englisch. In Englisch. So, jetzt rufst du mich an, weil du mit der ganzen Sache doch nicht so ganz glücklich bist oder skeptisch bist. Weil ich einfach von Verlustängsten geplagt bin. Also weil ich denke, sie ist 19 Jahre alt, sie wird sich noch sehr entwickeln. Sie ist weit weg und sie kommt demnächst mich besuchen. Mhm. Aber wer weiß, wohin das führt und ich bin halt ein Mensch, der gerne alles kontrollieren möchte und wissen möchte, wie es weitergeht. Lass mich mal einfach mal so ganz spontan was zu dir sagen. Schalt mal den Kopf im Moment aus und freue dich, dass du jemanden getroffen hast, in den du dich verliebt hast. Und genieße mal einfach im Moment dieses schöne Gefühl, da ist eine schöne, tolle, nette junge Frau, ein paar tausend Kilometer entfernt, aber wir sind in Europa, man kann sich leicht besuchen. Und lass es sich doch einfach mal ein bisschen entwickeln. Du musst ja jetzt noch nicht an eure Rente denken, wie ihr vielleicht in 50 Jahren zusammen seid. Genieß es doch einfach mal. Mach es dir doch nicht kaputt dadurch, dass du jetzt schon wieder grübelst, was wäre, wenn, und die ist jünger als ich und die ist weit weg und... Lass es doch erstmal ein bisschen entstehen und aufblühen, diese Liebe. Du sagst, sie kommt dich besuchen, das ist doch schon ein guter Plan. Wann kommt sie? Sie kommt Ende des Monats. Unser Plan, also wir haben unabhängig voneinander den Wunsch gehabt, mal nach Amsterdam zu fliegen. Ja. Das haben wir dann auch besprochen. Wir haben das quasi ausgemacht, als ich noch in Valencia war. Ja. Und also kommt sie erst nach Wien und dann fliegt ihr zusammen nach Amsterdam? Nein, dann sie bleibt dann da. Also sie bleibt also kommt Anfang Oktober hierher. Also ihr bleibt in Wien dann? Wir bleiben in Wien. Und wie lange? Jetzt mal fürs Wochenende, also vom 1. bis 3. Oktober, glaube ich. Ja. Werde natürlich versuchen, dass sie länger bleibt, aber ich glaube, sie hat dann Uni und sie muss zurück. Ich würde mich jetzt erstmal, wenn ich du wäre, wie Bolle auf diesen Besuch freuen. Im Übrigen werdet ihr wahrscheinlich viel telefonieren oder chatten oder weiß ich was miteinander. Macht ihr das? Wir chatten sehr viel, wir schreiben SMS. Ja. Allerdings, sie ist es liegt zum einen daran, dass sie nicht sehr gut Englisch kann, zum anderen, sie ist oft verlegen, weil aufgrund des Alters wahrscheinlich, oder vielleicht ist es Kultur, wenn wir zusammen waren, war das alles noch viel, viel leichter, aber wenn wir jetzt telefonieren, beziehungsweise schreiben, weißt du, kommt es mir vor, Kommt es dir vor? Als würde sie, keine Ahnung, als irgendwas, als würde ich sie stören, fast. Weiß nicht. Hm. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das nun so ist oder ob du dir das einbildest. Sie wohnt nämlich bei ihren Eltern im Moment. Also wenn sie studiert während der Uni, ist sie in ihrer eigenen Wohnung in der Stadt. Sonst ist sie bei Madrid bei ihren Eltern. Okay, das kann man alles jetzt gar nicht deuten. Du wirst erst schlauer sein, wenn sie zu dir kommt. Dann kriegt das Ganze ein neues Gewicht und auch eine neue Realität. Und ich glaube, erst ab da kann man weiter gucken, ob das eine Zukunft hat. Im Moment ist es noch ein bisschen nebulös. Hoffen wir, dass sie auch so verliebt ist wie du. Und dann kommt sie hierher oder zu euch, nicht hierher, sondern nach Wien. Und dann gucken wir weiter. Rechne schon damit, dass es vielleicht nicht funktioniert, diese ganze Geschichte. Aber mach dir die Sache nicht kaputt dadurch, dass es... Mach sie dir nicht kaputt mit dem Gedanken, sie könnte kaputt gehen, diese Sache. Weißt du? Ja. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Aber da muss man sich irgendwie ein bisschen härter rannehmen. Wenn du das so verkopft angehst, dann vergiss es gleich. Ja. Schwebe doch mal ein bisschen auf Wolke 7. Das konnte ich nie. Also ich muss einfach alles logisch begründen. Ach, können nein, und alles. Nein. Also, weißt du, der Altersunterschied, lieber Himmel, die ist jetzt bei 20 und du bist 30. Also so groß ist der nur auch nicht. Also ja. Das ist, finde ich, jetzt auch nicht so dramatisch. Du wohnst in einer zauberhaften, traumhaften Stadt. Du machst ein schönes Programm für sie, wenn sie kommt. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Ja. Und wenn es dann irgendwie sehr kompliziert wird, schickst du uns eine Mail, dann reden wir nochmal. Okay. Ja, sollen wir so machen? Ja. Also Pablo, ich freue mich für dich. Dankeschön. Und ich drücke die Daumen, dass das eine Zukunft hat, die Geschichte mit der netten Spanierin. Alles Gute und schöne Grüße nach Wien. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Laila, 26, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Laila, was ist dein Thema? Also ich glaube, dass ich eine Kaufsucht habe. Ach du lieber Himmel. Ja, jedenfalls habe ich das immer gesagt. Wenn man das schon selbst glaubt, dann ist da schon irgendwas dran. Erzähl, ja, wie ist dein Kaufverhalten? Krank, würde ich sagen. Also ich kaufe, also sobald ich mein Gehalt habe, bin ich auch schon in der Stadt und dann muss alles weg sein und dann bin ich erst zufrieden. Was machst du beruflich? Altenpflegerin. Genau. Und was kaufst du dann ein, wenn dein Gehalt überwiesen wurde? Ach, alles Mögliche. Ich fahre dann in die Stadt und dann gehe ich überall rein und dann denke ich mir, ach, das könnte ja meiner Mutter gefallen, das könnte ja meiner Nichte gefallen, das könnte ja meinem Bruder gefallen. Also auch Geschenke für andere dann? Ja. Genau. Nicht nur für dich? Nicht nur für mich, nein. Schön wär's. Und wenn du für dich Sachen kaufst, sind das vorwiegend dann Klamotten oder auch Schnickschnack zum Hinstellen? Also ich kaufe mir selber selten was, meistens dann nur Schuhe, ne, wie alle Frauen. Wie alle Frauen, was wir nie verstehen werden. Und Bücher zum Lesen. Kitschige Romane. Ich wollte sagen, Bücher zum Lesen ist ja auch keine schlechte Investition. Ja, aber du liest dann die Liebesromane, die schmalzigen Liebesromane. So sieht's aus, genau. Das heißt, wie viel Kohle geht da so im Monat dann drauf, was du wirklich einfach nur so zum Kauf verprasst? Also eigentlich alles. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern, also ich zahle keine Miete und sonst nichts. Ach so. Ne? Ja, und alles. Ja, alles, was ich kriege, geht weg. Wenn ich fragen darf, wie viel ist es? Ich verdiene 1,6. 1,6? Genau. 1,6 nur für Kram? Teilzeit, ja, genau. Ja, ich sage, 1.600 € wird dann nur so für Kram jeden Monat ausgegeben. Genau, richtig. Und ich meine, du willst ja auch noch irgendwie mal ins Kino gehen, essen gehen oder so. Das zähle ich auch dazu, das mache ich auch alles. Das Geld bleibt noch übrig? Genau. Dann freuen sich doch wahrscheinlich alle Menschen um dich herum, weil du ständig Geschenke machst. Ja, also Freunde schon, ne? Die finden das natürlich ganz toll, aber meine Familie hat mich halt drauf hingewiesen und inzwischen muss ich schon meine gekauften Dinge verstecken und warten, bis die irgendwie nicht im Haus sind, damit ich sie nach oben bringe, ne? Die dürfen das gar nicht sehen. Mhm. Und sobald die halt sehen, ich habe halt neue Schuhe an oder ich schenke wieder was, dann gibt's halt Ärger, ne? Wie lange geht das denn schon so leider? Schon seit ich 16 bin. Also das ist nicht die klassische Kaufsucht. Die klassische Kaufsucht, das ist jemand, der für sich Klamotten kauft und Sachen und also für sich das kauft. Mhm. Kann man sagen, dass die Hälfte des Geldes für Geschenke ausgibst, kann man das sagen? Ja. Das finde ich ungewöhnlich. Warum machst du immer zu anderen Menschen Geschenke? Es macht mich glücklich, andere glücklich zu machen. Ist das eine Form, um auch, ich sag mal, so ein bisschen küchenpsychologisch, Anerkennung zu kriegen, vielleicht sogar gemocht zu werden von anderen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich weiß ja, dass meine Familie mich gern hat, auch wenn ich denen nichts gebe. Ja, okay, aber die Freunde meine ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Also ich mache mir darüber auch gar keine Gedanken. Ich gehe jetzt nicht in den Laden und sage, ich kaufe jetzt mal was, und damit die mich mag oder so, gar nicht. Also okay, immer bei solchen Sachen, die erste Frage, finde ich, ist wichtig. Was hast du bisher schon unternommen, um das zu unterbinden? Noch gar nichts. Ich habe das ja gar nicht als Problem gesehen. Für mich ist das normal. Aber offensichtlich siehst du es jetzt als Problem, weil du ja angerufen hast. Ja, weil mich alle darauf ansprechen, immer wieder. Und gestern war wieder so ein Kauftag, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann gab es natürlich wieder Stress mit der Familie, und dann dachte ich mir, okay, dann rufe ich mal an. Ne? Also ja. Ich muss dir sagen, wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast, und du jeden Monat da so viel Kohle nur für Kram ausgibst, halte ich das auch für ein Problem. Okay. Ja, also, das heißt, du musst dir jetzt mal einen Plan machen, wie du dagegen vorgehst, indem du das einfach unterbindest. Ja, wenn ich wüsste, wie, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Also ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung, ich kann das gar nicht beschreiben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, fällt mir ganz ein, du könntest ja vielleicht irgendwie 1000 Euro deiner Mutter geben und dass die dir nur das Geld aushändigt, indem ihr das vorher besprecht, für was es ausgegeben werden soll. Da hast du schon mal eine etwas Regulatives dazwischen. Also ich weiß nicht, fällt mir gerade so spontan ein. Also gibt es ja 1000 Tricks, wie man sich so überlisten kann. Einfach, ich glaube, bevor du jetzt zum Psychologen rennst, das muss noch nicht sein, versuch es erstmal selbst. Versuch es erstmal selbst, das ein bisschen runterzufahren. Denn spätestens, wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, brauchst du ja auch das Geld für deine Wohnung, für die Miete und für Essen zu kaufen. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, du bist jetzt noch in der Luxussituation, dass du das so machen kannst, weil du zu Hause wohnst. Also ich würde es erstmal selbst so versuchen, in den Griff zu kriegen, vielleicht mir so ein paar Tricks, wie man den Schweinehund in sich selbst überlistet, auszudenken. Und wenn das nicht klappt, dann zum Psychologen. Alles klar. Okay. Alles Gute, Leila, und viel Erfolg. Super, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Rosemarie, 70 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Rosemarie. Also ich habe ja gar keinen schlimmen Grund. Ich rufe wegen was ganz was anderem an. Und zwar, mich hat es heute schier vom Stuhl gehauen, wie toll Sie heute aussehen. Oh. Mit Ihrer braun-weißen Jacke und dem gestreiften Helm. Aber bitte, bitte. Also wirklich, ganz super toll. Na, bitte, sehr, sehr nett, vielen Dank. Aber bitte, bitte sag auch du zu mir, weil ich sage ja auch du zu dir. Ach so, ja, also dann das, du. Das ist hier ja so üblich in der Sendung. Ja, also ich bin zwar 70, aber ich fühle mich wie 40. Super. Und deswegen kann ich das wirklich beurteilen, wie super toll das heute aussieht, was du da anhast. Ich danke sehr herzlich. Manchmal kriege ich auch von meinen Zuschauern Kritik. Was hast du denn da wieder für ein Hemd an? Sieht aus wie ein Schlafanzughemd oder so. Nee, das nicht. Aber heute ist besonders schön. Also wirklich, mich hat Stier vom Schuh gehauen, wo ich das gesehen habe. Danke, ja? Danke. Das freut mich sehr. Bist du denn, guckst du uns oder hörst du uns oft? Öfter, ja. Öfter. Ja. Ich habe ja gerade vorgelesen, den Brief von der alten Dame, der 94-Jährigen. Ja. Habe ich gehört, ja. Wie ist es denn bei dir? Welche Themen interessieren dich so am meisten hier in der Sendung? Ach, was interessiert mich denn da? Also sagen wir mal so, ich muss dich bewundern, wie du mit dem ganzen Elend dazu rechtkommst. Auch nach Feierabend, das muss ja furchtbar sein, wenn das dann alles im Kopf so drin ist und man denkt denn darüber nach und wie viel Kummer und Leid die Leute alle haben. Also ich kenne das überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen, ich bin froh darüber natürlich, gell? Aber was interessiert mich am meisten, kann ich eigentlich nicht sagen. Kann man nicht so sagen. Wie ist das denn, wenn wir so über Sexualität sprechen, wenn da manchmal so krasse Sachen kommen? Das kommt drauf an, wie krass das ist, gell? Manchmal ist es ja gestern, ich weiß nicht, ob du es gestern verfolgt hast, das mit dem Blut. Nee, das habe ich gesehen, das habe ich jetzt nicht gehört. Ah, ja, das ist ja unnormal sowas. Ja, aber die Welt ist voller Unnormalitäten, weißt du? Das habe ich gelernt, seitdem ich diese Sendung mache. Es passieren so viele Dinge hinter verschlossenen Türen, die wir alle uns gar nicht so richtig vor Augen halten können. Dinge, die auch nicht so schlimm sind, aber die einfach, wo sich niemand traut, das öffentlich zu erzählen. Und deswegen finde ich das gut, dass du manchen Leuten auch richtig die Meinung mal sagst. Also auch mal was zu den Leuten, nicht immer so schleimig da, ach ja, schön, sondern auch mal wirklich richtig die Meinung sagst. Und das finde ich sehr, sehr gut. Rosemarie. Mit dem schönen Namen, du junge Frau mit dem schönen Namen. Ich danke dir für das Kompliment. Ja, das war wirklich also ganz toll. Bleibe uns gewogen. Vielleicht ziehst du es noch irgendwann mal an, dass ich das sehe. Sehr gerne, sehr gerne. Gar kein Ding. Alles Gute und schönes Wochenende wünsche ich dir. Danke gleich. Tschüss, danke schön, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann und Tobias Linke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Soll ja ein bisschen sonnig werden mal wieder. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt mailen, immer mailen, domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben. Und Montag dann ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Und um 1 Uhr sind wir hier, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht.